Ihr Lieben, 700. Sendung Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio, willkommen bei Domian. Thema der 700. Sendung heute bei uns lautet, heißt Männer sind Schweine. Und wer von euch dieser Auffassung ist, der sollte ganz einfach hier bei mir anrufen und diese Auffassung begründen. Männer sind Schweine. Meine Telefonnummer 0180 5678 111. Und ihr könnt mir auch faxen unter 0180 5678 110. Ich bin ja mal sehr, sehr gespannt, was ich alles zu hören bekomme. Männer sind Schweine, Christa 43. Ja, schönen guten Abend, Domian, schönen guten Morgen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur 700. Sendung. Vielen Dank. Hab dich gerade bei Harald Schmidt gesehen. Ja. War prima, super. Und zum Thema Männer sind Schweine. Ja. Wenn ich nicht so traurig wäre, muss ich lachen. Und zwar im sexuellen Bereich. Ja. Wir bleiben beim Thema Sex, nachdem wir bei Schmidt gerade auch schon über die Absonderlichkeiten geredet haben. Ja, ich hab's gehört. Es ist also wirklich der helle Wahnsinn. Ich habe ja nun in meinem Leben auch nicht nur einen Mann gehabt. Mhm. So, dann geht man schön zur Sache und der Mann erwartet ja von der Frau schicke Kleidung, schicke Dessous, Sauberkeit ist ja eigentlich Voraussetzung, ganz normal. So, und dann macht man was ganz Leckeres, französisch zum Beispiel. Du meinst ein französisches Gericht zum Essen? Ja, natürlich. Ja, ja. Natürlich. Mit Spiegeleiern. Ja. Ja, französisch mit Spiegeleiern, ja. So, und dann steigt einem plötzlich ein Geruch in die Nase, das ist nicht normal. Ah. Ich sag mal, mein Freund, wann hast du dich denn zum letzten Mal gewaschen? Mhm. Ja, wieso? Ich habe mich doch gestern Abend geduscht. Gestern Abend? Ja. Und dann, da waren dann schon wieder 24 Stunden Lagen dazwischen. Richtig, ja. Ja. Also Männer sind Schweine, du meinst das im wahrsten Sinn des Wortes. Ja, nämlich, ehrlich, dass ganz die, im Ernst. Dass die faulen... Die faulen Socken sich nicht waschen. Ja, im Ernst. Sie ja. verlangen alle möglichen Dinge in Sachen Sex, ja. Aber die Frauen sollen sich die Nase dabei zuhalten. So ungefähr. So ungefähr, ne? Ja, ja, also besten was in die Nase stopfen. Ja. Also ich habe es jetzt erst wieder gehabt. Gut, es war ein One-Night-Stand, was wir beide wollten. Mhm. Aber ich meine damit keine Männer, die jetzt unsauber sind. Nein, nein. Seidenanzüge, hochdekorierte Leute, zieht sich aus. Guck schon, ich denke, na, was ist da im Schlüpfer denn so braun? Bisschen merkwürdig. Mhm. Es gibt doch Toilettenpapier. dann warst du doch völlig abgetan, ne, wenn du ja, so etwas siehst. Logisch, das fängt damit schon an. Ja, natürlich. Du gehst doch aber erstmal duschen, ne? Mhm. Ja, wieso? Ich habe doch heute Morgen geduscht. Mhm. Also das ist dann generell so eine Sache. Ist das denn, Christa, in deinem Alter mit 43, wir sind ja, fast ähnlich alt, gleich alt, ja. Ist das so ein Erfahrungswert, der sich durch dein ganzes Leben gezogen hat? Ja, ist das ganz wahr? Im Ernst, ganz im Ernst, ja. Ja. Also es war selten mal jemand dabei, wo ich wirklich auf Anhieb, jawohl, ich mache gerne im sexuellen Bereich solche Sachen, die mich dann eben auch antören, Französisch zum Beispiel und alles richtig schön, mit allem drum und dran. Ja, aber auch dann kommt der Geruch vom Popo her, wo ich dann denke, mein Gott, ist das nun der Stuhlgang von vor 4 Tagen oder eklig, von 4 Wochen? Ja. Es ist wirklich eklig. Wenn du das dann wahrnimmst und du nicht mehr dazu gekommen bist, vorher zu sagen, dusch mal, wie verhältst du dich denn dann in einer solchen sexuellen Situation? Hörst du auf oder Augen zu und durch? Wenn ich dann also, ja auch, weil mich das auch sehr anmacht, ich finde im Sex diese Wechselwirkung sehr schön. Wenn ich sehe, mein Partner macht das unheimlich an, dann macht es mich auch an. Also dann siehst du über den gewissen Geruch dann hinweg. Nein, hinweg. In dem Moment nicht mehr. Da ist Ende und aus. Da läuft dann auch gar nichts mehr. Auch dann nicht. Ja, ich gehe mich jetzt noch mal schnell waschen. Dann ist vorbei. Ja, ja. Das stimmt. Das muss alles vorher passiert sein. Richtig. Ne? Ja. Also da kann ja. Nur komisch. Oben ist das Duftfässerchen überall. Ja, ja. Aber da unten... Vorne hui und unten pfui, ne? Ja. Oder oben hui und unten pfui. Ja. Kann ich so eigentlich gar nicht bestätigen. Nein? Nee, kann ich nicht so bestätigen. Also ich habe die Erfahrung immer und immer wieder gemacht. Ist das wahr? Und wie gesagt, gerade von Männern, die also im Berufsleben sehr da oben sind, auf ihr Äußeres so unheimlich Wert legen, aber nicht da unten. Also ihr lieben Männer, wenn ihr mit Christa demnächst in Kontakt kommt, intim sein wollt, vorher unter die Dusche und nicht erst einen Tag vorher oder so. Ja, vor allen Dingen, ich setze das eigentlich voraus, dass man, wenn man nun ja auch weiß, man möchte es jetzt, dann gehe ich auch noch mal ins Bad. Ja, das kann man ja auch ganz diskret mal so schnell zwischendurch machen. Ne? Eben nicht. Ich muss zum Beispiel Pipi machen oder so, ne? Schritt frisch machen, ne? Ja, genau, das gehört doch einfach irgendwie dazu. Männer sind Schweine, sagt Christa. Ich danke für deinen Anruf. Ja, ich danke meine Liebe, auch. Alles Gute. Und mach weiter so. Ja, dann danke. Tschüss. Jetzt kommt ein Mann. Jetzt bin ich gespannt, was der Mann dazu sagt. Ein Mann dazu sagt. Frank, 29 Jahre. Hallo, mein Schatz, ich liebe dich. Du bist die Einzige für mich. Die anderen sind mir scheißegal. Morgen, Domian. Hey, ich bin ganz verwirrt. Was ist das für ein netter Anfang unseres Gespräches? Erstmal möchte ich dir zu deiner 700. Sendung ganz herzlich gratulieren. Danke. Ich habe dich heute Abend bei Harald Schmidt gesehen. Ihr guckt alle auch Harald Schmidt, ne? Ja, ich glaube, das Publikum ist ähnlich, ne? Mein Publikum hier und Schmidt-Publikum. Ich muss dazu sagen, du wirkst ziemlich dürr. Kann das sein? Ich bin relativ dünn, ja. Die Zimmermannshose, die hat sich ziemlich dicker gemacht, aber das Jackett, das kam gar nicht so gut. Kam gar nicht so gut? Nee, das hat dann, sagen wir so, dass du doch ein bisschen dünn bist. Ja. Aber andersrum, der Schmidt, der hat dich ganz schnell in die Tasche gesteckt, ne? Kann das sein? Ich bin immer sehr gerne bei ihm zu Gast. Ja. Ich habe nicht so das Gefühl eigentlich. Okay, jedenfalls freue ich mich, dass du in der 700. Sendung heute... Dass du dabei bist. Ja, dass ich dabei bin und dass du es auch geschafft hast. Und das Thema heißt Männer sind Schweine. Genau. Ja, ich bin ein typisches Schowischwein. Ein typisches Schowischwein. Ja, das wird wahrscheinlich hinterher gar nicht mehr so von angetan sein von mir, aber ich bin nun mal so ein typisches... Ja, erzähl mal, wie bist du drauf? Also erstmal warst du ja nur erstmal sehr sympathisch. Du hast gesungen und das ist ja recht nett. Ja, das ist, wie von den Ärzten kommt so einigermaßen auf mich hin. Das passt so einigermaßen zu mir. Ja. Ich bin ein Typ, der Frauen also ausnutzt. Mhm. Was heißt ausnutzt? Ausnutzt heißt, dass ich sie aufreiße und mit ihnen schlafe und ich meinen Spaß gehabt habe, dann sage ich okay und tschüss. Mhm. Gaukelst du den Frauen denn irgendwie etwas anderes vor? Ganz genau, das mache ich. Ach, das machst du. Ich lerne sie zum größten Teil in Diskotheken kennen. Mhm. Dann gehe ich hin und sage denen, ich habe mich total nicht verguckt. Mhm. Ich finde dich gut, ich möchte gerne mit dir, möchte dich gerne kennenlernen. Ja. Ja, das Übliche halt, ja. Das ist ja noch okay. Ich bin ein bisschen nervös. Ist egal, aber das ist ja noch okay. Ja. Und dann kommt es meistens, dass man sich verabredet, gleich noch für die gleiche Nacht auch. Mhm. Und dann sage ich meistens, am liebsten wäre es, wenn wir zu dir fahren, weil ich dann sofort meine Sachen packen kann und nach Hause fahren kann wieder. Ja? Das sagst du ihr natürlich nicht, das denkst du dir. Nein, das erklärst du mir jetzt so. Nicht. Ist klar, ja. Ich sage ihr nur, dass ich mit ihr gerne dann zu ihr nach Hause fahren möchte. Also bis zu diesem Punkt finde ich es noch okay, muss ich sagen. Mhm. Also das ist noch nichts Besonderes. Und dann geht's zur Sache bei der Frau. Ja. Und dann nehme ich auch keine Rücksicht, ob ich den Orgasmus hatte oder nicht. Wenn ich meinen Orgasmus hatte... Das ist dann weniger schön und weniger nett. Dann bin ich dann befriedigt, pack meine Klamotten, ziehe mich an und fahre nach Hause. Mhm. Und so vernaschst du also die Frauen? Je nachdem, wie viel du bekommst. Wie ist denn deine Erfolgsquote? Wahrscheinlich wirst du jetzt aufschneiden. Nee, ich werde nicht aufschneiden. Ich will da keine Statistik drüber. Ich habe deinen Kollegen schon im Hintergrund gesagt gehabt, ich bin seit 200 Jahren solo. Ja. Ich bin meine beste Freundin. Ich habe da mal eine schlechte Erfahrung gemacht, deswegen bin ich auch so geworden. Das hat also einen Hintergrund auch irgendwo. Mhm. Also du bist von den Frauen enttäuscht worden? Ja, ich räche mich daran. Was ist denn passiert? Ich war mit einer Frau fast 7 Jahre zusammen gewesen. 7 Jahre? Fast 7 Jahre, ja. Ja. Jetzt 29 und ich habe die also kennengelernt und wir waren also sehr lange zusammen und wir haben also eine gute Beziehung gehabt, bis die letzten 2 Jahre, da hat sie mich also betrogen, ohne Ende und dann hat sie sich hinter meinem Rücken eine neue Beziehung aufgebaut und dann hat sie gesagt, wo die Beziehung stand, das war's, tschüss und mach gut. Ne? Ist natürlich schäbig. Ist schäbig. Das war eine sehr schäbige Aktion von ihr gewesen. Ja, und da habe ich mir gedacht, ich werde nie wieder meine Gefühle einer Frau zeigen. Finde ich ziemlich dämlich. Nee, finde ich auch kurz gedacht. Weil warum? Weil die Kritik ist natürlich berechtigt an deiner Freundin. Das ist sehr verletzend und wirklich unter aller Sau, ne, was die Frau gemacht hat. Dennoch, ich meine, das ist so banal, dass ich es gar nicht aussprechen möchte eigentlich. Guck mal, dennoch ist doch nicht, nein, lass mich sagen, denn, du kannst doch nicht von diesem einen schlechten Erlebnis mit einer Frau schließen auf alle Frauen. Das ist genauso umgekehrt, wenn eine Frau eine schlechte Erfahrung mit einem Mann gemacht hat und sagt, alle Männer sind deshalb bescheuert. Das ist doch natürlich, das kann ich das nicht machen, Domian. Ganz klar, also gebe ich dir auch vollkommen recht. Nur, ich persönlich, für mich, ja, ich habe Angst, Gefühle zu zeigen seitdem. Ich habe Angst, dass ich wieder so enttäuscht werde, ja, weil ich habe an dieser Trennung unheimlich zu knacken. Ja, da wirst du dein Leben lang, du bist ja noch jung, mit 29, dann wirst du dein Leben lang letztendlich einsam bleiben, wenn du nicht das Risiko eingehst, dich auch wieder irgendwie auf eine Frau einzulassen. Ja, ich denke mal nur, die meisten Frauen, die wollen das aber auch so, ja? Ja. Die sagen immer, komm, das ist meistens schon so. Die meisten Frauen wollen das eigentlich auch so, ne? Die wollen eine Nacht haben und keinen Namen, keine weiteren Fragen, einfach nur Spaß haben, ja? Würde ich jetzt es gibt natürlich auch, dass ich eine Frau kennenlerne, ja? Und wir haben wirklich eine super Nacht miteinander, ja? Dass die also auch kommt, ne? Nur für mich, am nächsten Tag ist dann ganz klar, ich hau ab und möchte dann nichts mehr von dieser Frau wissen. Also, ja? ich stelle mal klar, als Rache an den Frauen an sich finde ich es wirklich ziemlich Banane, das Verhalten. Dass du jetzt deine Wunden noch leckst und verletzt bist, finde ich völlig klar, finde ich völlig nachvollziehbar und ist auch klar. Dennoch darf das jetzt keine Lebenseinstellung für dich werden. Willst du jetzt die nächsten 30 Jahre nur deine komischen One-Night-Stands haben und wieder in einer Nacht- und Nebelaktion dich davon schleichen? Na toll. Will ich natürlich nicht mehr. Ich hoffe natürlich schon mal, dass ich mich immer wieder verlieben kann. Nur momentan geht das einfach nicht, weil ich einfach die Angst auch habe. Ne? Also denke ich mir, bevor mich eine Frau verletzt, verletze ich sie lieber. Ja. Und in den meisten Fällen ist es so. Ja, aber ist doch doof. Die Frauen können doch wirklich nichts dafür, die du da eventuell verletzt. Nein, aber ja, Domian, du weißt selber genau, eine Frau, die sich auf sowas einlässt, ja, die möchte das auch. Ne? Die möchte eine Nacht haben und gut ist, ja. Danach ist dann die Sache gelaufen. Also, hier ist ein gekränkter Mann an der Strippe, das merke ich schon. Ja, natürlich. Aber das Mutige ist ja auch eben, wenn du dich letztendlich dann doch der Situation irgendwann mal aussetzt und dich auf eine Frau einlässt. Ich habe deinen Standpunkt verstanden, ich teile ihn nicht so und hoffe, dass du irgendwann da doch auf eine tolle Frau triffst und dich nochmal richtig darauf einlassen kannst. Alles klar. Lieber Frank. Und ich wünsche dir alles Gute für die Sendung. Dankeschön. Ja? Tschüss, okay, Frank. Ciao. Tschüss. Männer sind Schweine, meine Lieben. So heißt unser Thema heute Nacht. Glaubt ihr das? Seid ihr der Auffassung, dass Männer Schweine sind? Das ist eine Frage an die Frauen. Das ist natürlich auch eine Frage an die Männer. Und ich würde auch gerne mit, so egal, auch mit dem einen oder anderen Mann sprechen, der bekennend sagt, ja, ich bin eigentlich ein Schwein und ich stehe dazu. Oder es tut mir auch leid. 0180 5678 111. Unsere Telefonnummer, die Faxnummer 0180 5678 110. Ilona, 49. Hallo. Ja, hallo. Ja, Ilona. Ja, glaubst du? Möchte ich auch zur 700. Sendung gratulieren. Ihr seid so nett. Ja, und ich habe dich auch bei Herrn Schmidt gesehen. Alle? Ja. Alle. Er muss eine Quote gehabt haben von, sagen wir, 4 Millionen heute. Ja, wir haben alle gewusst, dass du da heute bist. Ah ja. Ja, nun zum Thema. Ja. Also bis heute Morgen war ich nicht hundertprozentig überzeugt, dass Männer Schweine sind. Bin ich noch nicht. Aber ich bin heute so enttäuscht von allem Mann, dass ich das Pauschalurteil für heute fällen möchte. Was ist passiert? Ich hatte gestern Geburtstag, ich bin 49 geworden. Gratulation nachträglich von mir, ganz herzlich. Ja, danke schön, du bist einer der wenigen, der mir gratuliert. Und mein Mann hat heute meinen Geburtstag vergessen. Ach. Wie lange bist du mit ihm verheiratet? Ich bin 28 Jahre mit ihm verheiratet. Und er hat 27 Mal bisher an deinen Geburtstag gedacht? Ja, wir haben eine Tochter. Und die Tochter ist das Notizbuch des Vaters. Sie hat ihn bisher immer darauf aufmerksam gemacht und was er der Mutter schenken soll und so weiter. Und dieses Jahr ist sie selber beschäftigt mit ihrem Kind. Das Kind ist krank und könnte sich sicher nicht um ihren Vater kümmern. Beschreib doch mal die Situation. Heute Morgen, ihr seid aufgestanden, er war auch da. Ja, wir sind aufgestanden, es gab Kaffee. Und ihr saß am Frühstückstisch und du dachtest dann schon, als ich aus dem Bad kam, sagte, was willst du denn hier, weil ich im Moment krank bin, ich brauche also nicht aufzustehen, ich hätte schlafen können. Dann habe ich gedacht, naja, jetzt kommt's, komm mal mit, ich habe einen Blumenstrauß für dich. Nix war. Und dann hat er seine Sachen gepackt, hat sich fertig gemacht für die Arbeit und hat sich von mir verabschiedet. Dann habe ich gesagt, weißt du, ich nehme heute auch Gratulationen entgegen. Das hast du gesagt. Wieso? Ja. Ich habe heute Geburtstag. Aha. Aha, hat er gesagt. Aha, du hast heute Geburtstag? Ja, kannst du mir gratulieren. Wie, das hast du auch noch gesagt? Ja, und dann hat er gesagt, habe ich vergessen. Aber habe ich nur heute früh vergessen. Und dann ist er abgezogen. Und darum sind heute Männer für mich Schweine. Ja, das kann ich mal sehr gut nachvollziehen. Wie? Und er hat dir selbst, nachdem du ihn darauf aufmerksam gemacht hast, nicht gratuliert? Nee, hat er nicht. Und er kam irgendwann abends nach Hause? Ja, er kam irgendwann abends nach Hause. Und kam dann nicht mal mit einem Blumenstrauß? Doch, dann kam er mit einem Blumenstrauß und einem sehr schlechten Gewissen. Mhm. Ich habe dann versucht, mit ihm zu reden und ihm klarzumachen, dass ich mir eigentlich vorkomme wie ein Möbelstück oder weniger als sein Auto, denn den TÜV-Termin für sein Auto, den kennt vergisst er. Vergisst er nicht. Mhm. Und er kennt ja auch den Geburtstermin seines Hundes. Mhm. Also die Wertigkeit ist im Moment nicht klar. Also war der ganze Abend nur auch alles andere als schön für dich dann? Ja, darum sitze ich auch noch vorm Fernseher. Ja, ja. Und, sag mal, Ilona, du weißt natürlich den Geburtstag von deinem Mann. Natürlich. Mhm. Mein Mann ist vor Jahren 50 geworden, da habe ich ihm einen Rundflug von Magdeburg bis über den Kyffhäuser geschenkt und mache mir jedes Jahr Gedanken. Es geht nicht um das Geschenk, es geht einfach um die Aufmerksamkeit. Ne? Und nur um diese vier Worte. Vielleicht ist ja auch, das können wir jetzt natürlich heute in dem Thema nicht so sehr vertiefen, aber vielleicht ist ja auch mit eurer Beziehung, eurer Ehe einiges im Argen. Könnte ja auch sein. Ja, naja, habe ich mir auch schon gedacht, aber jedenfalls, heute sind Männer für mich Schweine. Das ist ein Wort. Ilona, ich hoffe, dass meine kleine nachträgliche Gratulation das ein bisschen hat wieder gut machen können und dass du nicht über alle Männer so ganz schlecht denkst. Es gibt ja auch ein paar sehr nette. Ja, man kann das ja auch revidieren, mal sehen, wie es ausgeht. Ja. Alles Gute. Danke, tschüss. Tschüss, Ilona. Ich glaube das übrigens auch nicht, dass Männer Schweine sind. Also, ich kenne da ein paar sehr nette. Stefan, 29 Jahre alt. Hi. Hallo Domian. Ja, Domian ist richtig ausgesprochen. Ja, also Männer sind doch Schweine. Sind doch Schweine. Ja, und zwar nicht auf hygienischer Basis oder so, sondern jetzt mal alle Männer, die ihre Frauen schlagen, sind Schweine. Dem schließe ich mich völlig an. Ich bin 29 und ich habe nun auch ein paar Freundinnen gehabt und es war nicht eine dabei, die nicht geschlagen wurde, irgendwann mal in ihrer bisherigen, ja, Liebeskarriere, sag ich mal. Ich hoffe, dass du nie eine Frau geschlagen hast. Nein, ich habe einmal einer in den Po getreten, sie war im Bikini, aber das war alles nur aus Spaß. Mehr war nicht dabei. Das war wirklich nur ein Spaß? Das war nur ein Spaß und danach war auch alles ganz, ganz toll. Also, aber bis ich eine Frau dazu bekomme, mir dann wieder zu vertrauen, also wenn man ihr allein nur einen Hals fasst, wenn sie vorher gewürgt wurde zum Beispiel, was man den Frauen damit antut, das ist unglaublich. Mhm. Also das ist ja schon erstaunlich, dass du bisher, ne, du hast gesagt, du hast bisher nur Freundinnen gehabt, die solche Erfahrungen schon gehabt haben. Ja, ich scheine ihn magisch anzuziehen. Ja. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ob es meine Art ist, aber ich scheine ihn magisch anzuziehen. Mhm. Ja. Ich meine, ich höre hier ja nun auch leider Gottes viel zu viel von Männergewalt gegenüber Frauen, habe aber in meinem ganz engen Freundinnenkreis kenne ich keine einzige Frau, die solche Erfahrungen hat machen müssen. Insofern wundert es mich, dass bei dir gerade sich dann halt auch so ballt und zusammenzieht. Ja, genau, und all diese Männer sind Schweine und ich bin froh, mal jetzt zu sagen, ja, über so ein Publikum, ja, ihr seid alles Schweine, wenn ihr eure Frauen schlagt, ja, redet mit ihnen, verlasst sie, macht was ihr wollt, aber hört auf, sie zu prügeln. Stefan, ja. Ich schließe mich dem rigoros an und danke für deinen Anruf. Und ich möchte noch mal hinzufügen, vielleicht bin ich der einzige Mensch der Welt oder so, aber ich kann nicht rülpsen. Das ist ja für die Frau ganz gut, ne? Ich meine, ich kann nach dem Essen mich nicht daneben benehmen, aber ich kann nicht rülpsen. Also du bist wirklich rundherum dann kein Schwein, ne? Ja, vielleicht habe ich extreme Blähungen oder so, aber ich kann jedenfalls nicht rülpsen. Das ist auch sehr lustig und sehr spaßig. Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der nicht rülpsen kann. Das sagen meine Freunde auch, Stefan kann nicht rülpsen. Genau, wahrscheinlich ist noch jemand anders. Hat man da als Kind irgendwas falsch gemacht mit dir? Das denke ich auch. Tschüss, Stefan. Okay, war schön mit dir zu reden. Auch von mir herzlichen Glückwunsch. Dito. Hatte ich auch bei Harald Schmidt gesehen und ganz zufällig nur. Ich bin gespannt heute auf den ersten Anrufer, der mich nicht bei Harald Schmidt gesehen hat. Der kommt jetzt. Der kommt jetzt, meinst du? Ja. Tschüss, Stefan. Tschüss. Jetzt bin ich aber gespannt. Winfried, 31. Du, ich muss dich enttäuschen. Grüß dich, Jürgen. Ich habe dich auch bei Harald Schmidt gesehen. Sage bitte was zu dem Outfit. Gerade kam ja schon die Kritik, das Jackett war dann... Nee, im Gegenteil. Ich fand das absolut gut. Die Zimmermannshose in Verbindung mit dem Jackett. Diese Zimmermannshose finde ich mega scharf. Das war gut. Mega scharf. Das war gut. Ja. Das war echt gut. Und ich habe gar nicht so schicke Sachen so oben rum und habe mir gedacht, das kaufst du dir mal irgendwas Schickes bei Harald Schmidt. Ach und, nee, ja? das war doch gut. Du, also na prima. Dann werde ich das demnächst öfters mal bei solchen Fernsehauftritten anziehen. Ja, na klar. Das steht er nämlich auch, ne? Das ist von abgesehen. Also gut, jetzt zum Thema. Ja. Männer sind Schweine. Also ich würde mich wirklich selber als echtes Schwein bezeichnen. Ehrlich? Ja. Aber warum? Ja, weil ich bin in der SM-Szene zu Hause, ich bin schwul, ne? Ja. Und bin so ein richtiger Maso, ne? Ja. Und naja, darüber kann man jetzt denken, was man will, ne? Und klär uns so grob und kurz auf, was du gerne und häufig machst. Naja, ich bin in der Lederszene zu Hause, ne? Und ich mag das irgendwie, wenn mich da die anderen Männer so ein bisschen härter rannehmen. Ne? Was magst du da besonders gerne? Ach ja, das fängt an vom Fesseln bis übers Erniedrigen. Mhm. Geht das jetzt auch in so ganz krasse Ecken, dass du dich gerne bepinkeln lässt? Ja, da geht's auch hin. Ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Ja, es geht schon weiter bis zum Kerzerwachs, also es ist schon die harte Seite. Aber die ganz harte Seite nicht, so dirty-mäßig nicht? Nee, das nicht, das um Gottes Willen. Ja. Nee, Dann bin ich beruhigt. Dann hört es bei mir auf. Nee, also so weit ist es nicht. Ja. Ne? Aber passt das dann, dass du sagst, du bist ein Schwein, wenn du auf sowas stehst, kann ich eigentlich nicht so richtig nachvollziehen. Doch, das hört wahnsinnig an. Doch. Ja. Also es ist vielleicht schwer auszudrücken und vielleicht für unsere weiblichen Zuhörer jetzt ein bisschen schwer zu verstehen, aber... Ach, es gibt ja nun im heterosexuellen Bereich genauso diese SM-Praktiken, also... Ja, naja, gut, aber ich meine, ich finde, gerade in der schwulen Szene ist es ja bei uns so, man wird ja oft von der Öffentlichkeit bezeichnet, ja, du bist krankhaft, du bist pervers, du bist nicht normal, ne? Obwohl ich das einfach als sexuelle Lust empfinde und mehr ist es einfach nicht. Wo lebst du das denn aus? Im privaten Bereich oder verkehrst du in Clubs? Sowohl als auch. Mhm, mh. Sowohl als auch, ne? Wie ist das mit Partnerschaften? Findest du Partner, also wo es dann auch zu einer tieferen Liebesbeziehung kommt, mit denen du dieses dann auch teilen kannst? Ja, ich habe einen Freund, mit dem teile ich das sehr gut und sehr oft und so oft wie möglich, ne? Also eher öfters, wie ich es eigentlich will, aber ich meine, das stimuliert einen ja dann erst recht dazu. Mm-hmm. Ne? Was ist denn das, wir suchen jetzt mal nach einem Superlativ, das Schweinischste, was du hast mit dir machen lassen bisher? Also das Schweinischste ist für mich, mein Freund hat mich also in einen Trockentauchanzug reingesteckt. In was? In einen Tauchanzug? In einen Trockentauchanzug. Was ist denn ein Trockentauchanzug? Na, da geht nichts raus. Ach so. Ja. So, und dann hat er gemeint, so, da stecke ich dich jetzt rein, 24 Stunden lang, ne? 24 Stunden lang? Ja, und wenn du mal pinkeln musst, dann musst du es halt laufen lassen. Ah ja. Und wenn man noch was anderes dann machen muss? Naja, dann halt auch, ne? Dann auch. Ja. Ist das passiert? Ja, ist passiert, natürlich. Ich schwamm da in der eigenen Soße, ne? Beides ist passiert? Beides ist vorne passiert. Und hinten? Vorne und hinten. In deinem Trockentauchanzug? Jawohl, so ist es. Nicht I. 24 Stunden. Wie sieht der Trockentauchanzug oben aus? Das Gesicht ist frei. Das Gesicht ist frei, ja. Dann hast du wirklich 24 Stunden in diesem Anzug zugebracht? Ja, natürlich. Was hast du während der 24 Stunden gemacht? Geschwitzt. Hast du gelegen oder gesessen? Bist du? Nee, ach Gott, ich bin da durch die Gegend gefahren. Wir sind mit dem Zug durch die Gegend gefahren. Mit dem Zug? Ja, also du kennst doch bestimmt das MS Connection in Mannheim. Nee, kenne ich leider nun nicht so genau. Naja, meine Frage war, du warst sogar draußen mit dem Anzug. Ja, unter der Öffentlichkeit. Aber du hast normale Kleidung drüber gehabt? Nee. Wie, nee? Nee, mit dem Gummianzug. Ja, das war das Skandal schlechthin in Mannheim dann. Naja, und? Ja, du bist dann wirklich über die Straße gegangen mit dem Anzug. Ja, natürlich, ja genau, das ist doch der Kick. Ja, das ist ja ganz, ganz wunderbar. Na? 24 Stunden lang. Und das wiederum hat dein Freund angemacht, dass du dich da so einpinkelst in diesem Anzug. So ist es, genau. Er hat mich dann also ausgezogen und hat den Anzug dann selber angezogen. Das war dann noch die Krönung. Ne? Seid ihr versaut. Ja, mein Gott. Mann. Erregt dich das sexuell auch? Ja, unwahrscheinlich. Also jetzt kann ich es gut verstehen, dass du sagst, du bist ein Schwein. Na? Jetzt können wir es alle gut nachvollziehen. Na. Winfried. Jawohl, ne? Danke für deinen Anruf. Ich danke vielmals. Und ich weiß jetzt, was ein Trockentauchanzug ja. ist. Ja, ne? Und mach weiter so mit deiner Sendung. Und mach nicht so schnell Schluss, wie du heute gesagt hast. Wir Harald Schmidt schon. Nee, dieses Ding soll ja schon parallel weiterlaufen, diese Sendung. Na, ist ja wunderbar. Mein Lieber. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Angelika, 36. Ja? Hallo Domian. Hallo Angelika. Ich möchte dir auch gratulieren. Dankeschön. Ja, also ich glaube, ich habe eine sehr harte Geschichte zu erzählen. Ja. Und zwar geht es darum, ich bin vor 2 Jahren auf einen Heiratsschwindler reingefallen. Oh. Mhm. Ich habe einen Mann kennengelernt, ganz normal. Mhm. War ein sehr gut aussehender Mann aus Düren und wir haben uns auch sofort sehr gut verstanden. Mhm. Und nach einer gewissen Zeit, ich habe 2 Kinder aus erster Ehe. Wie hast du den kennengelernt? Ich habe den durch eine Partnerschaftsvermittlung kennengelernt. Mhm. Nach einer gewissen Zeit haben wir uns dann auch entschlossen zu heiraten. Wir haben eine Hormonbehandlung gemacht, um ein Kind zu bekommen, parallel dazu. Lass mich kurz fragen, die gewisse Zeit, wie lange hat es gedauert, bis ihr dann euch entschlossen habt zu heiraten? Bis wir heiraten wollten, fast ein Dreivierteljahr. Aber auch schnell, ne? Auch schnell, ja. Es war also damals für mich also das Gefühl, dass ich dachte, das ist der richtige Mann. Mhm. Und da kann man sich auch mit 30 nicht von freisprechen. Ja, klar. Ja. Also Hormonbehandlung? Ja, eine Hormonbehandlung gemacht, um ein Kind zu bekommen. Und wie gesagt, die Hochzeitsvorbereitungen liefen auf Hochtouren. Und dann habe ich dann nach Jahren erfahren, dass dieser Mann verheiratet ist. Wie nach Jahren? Ja, es kommt jetzt, dass die Hochzeitsvorbereitungen liefen. Das zog sich immer weiter raus, da dieser Mann beruflich im Ausland angeblich arbeitete. Mhm. Und er hatte da ein wichtiges Projekt und konnte das dann nicht unterbrechen. Wir hätten mit einer riesen Konventionalstrafe rechnen müssen. Da haben wir die Hochzeit verschoben, haben wir gesagt, wenn das Baby da ist, ist ja kein Problem. Die Beziehung lief weiter sehr gut, überhaupt kein Thema. Mhm. Ja, aber denn unser Kind war 3 Jahre alt, dann hab ich dann irgendwann mal gesagt, jetzt ist ja wohl Schluss. Mhm. Wie sieht das aus? Und ja, nein, wir heiraten und kein Thema. Ach so, so lange wart ihr denn nicht verheiratet? So lange habe ich mich vertrösten lassen. Ja. Aber jetzt muss ich dazu sagen, ich habe mich nur vertrösten lassen, weil er mir dann erzählte, dass sein Vater lebensgefährlich an Krebs erkrankt sei und in den USA operiert würde. Also eine Lügengeschichte jagte die andere. Eine jagte die anderen. Wie hast du es dann endgültig rausgekriegt? Kann ich dir erzählen. Ich bin zur Bank gegangen, habe mit unserer gemeinsamen Scheckkarte Geld abheben wollen. Mhm. Die Karte wurde eingezogen und daraufhin habe ich bei seiner Hausbank angerufen. Ja. Und die erzählten mir, also ich sagte, ich sei seine Verlobte, was ich da erzählen würde. Dieser Mann sei verheiratet und er hätte auch ein Kind mit seiner Frau. Ach. Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Das muss doch der Mega-Schock für dich gewesen sein, als sie das gesagt haben. Er hatte das Geburtsdatum gefälscht, den Arbeitgeber gefälscht. Dass die dir das überhaupt so gesagt haben, wundert mich. Ne? Ja, das war eine sehr unseriöse Bankangestellte. Ja, das glaube ich halt. Ja. Aber Gott sei Dank war sie unseriös, ne? Damit du das dann erfahren hast. Also ich habe am Anfang gedacht, für mich bricht eine Welt das glaub zusammen. Ich, ja. Es kommt nie wieder ein Mann für mich in Frage. Wie hat er sich denn gerechtfertigt dann? Ja, er hat immer weiter gekämpft. Das war ein Irrtum und er würde sich dann scheiden lassen. Er hätte sich nicht getraut, mir das zu sagen. Also er hat wirklich die Zeit ein Doppelleben geführt? Er hat ein Doppelleben geführt, er hat mit mir eine Wohnung angemietet und ich habe bis jetzt seine Schulden abgezahlt. Wie viele Schulden waren das? Also ich habe natürlich mit ihm gemeinsam einen Mietvertrag unterschrieben. Mhm. Er hat mir sein Geschäft überschrieben. Also die Schulden, die er jetzt bei mir hat, das sind ungefähr 40.000 Euro. Also mit jetzt Unterhaltspflichtverletzungen etc. etc. Der Mann ist jetzt ganz aus deinem... Ich habe den angezeigt. Mhm. Der Weiße Ring hat mich sehr unterstützt, das möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen. Mhm. Und ich bin dann zu seinen Eltern gefahren, zu seiner Lebensgefährtin, also zu seiner Frau gefahren. Er hatte noch weitere 2 Verlobte, wie sich im Nachhinein herausstellte. Er hat seine Angestellten betrogen, er hatte in Düren einen Hi-Fi-Laden. Hatte seine Angestellten betrogen. Er ist sogar, stell dir das mal vor, Domian, mit einer Sammelbüchse rundgegangen in Aachen, hat für krebskranke Kinder gesammelt und hat das Geld eingesteckt. Wie schlimm, wie schlimm. Also da habe ich gesagt, da kam bei mir der Satz, Männer sind Schweine. Und ich habe nicht mehr dran geglaubt, habe dann aber, muss ich sagen, durch Zufall einen sehr, sehr lieben Mann kennengelernt. Für mich die ganz große Liebe. Wir haben dann auch jetzt in diesem Jahr Weiberfastnacht geheiratet. Aha. Und aber leben sehr glücklich zusammen, sodass ich mein Urteil jetzt wieder abmildern kann, sage ich mal. Ja, aber wenn man sowas erfahren hat, kann ich das schon sehr gut verstehen, dass man so urteilt. Ja. Der Frank von dem Anfang hat ja erzählt, er ist von seiner Freundin sehr enttäuscht worden und hat deshalb jetzt einen Hals und Hass auf Frauen generell. Du bist ja nun auch sehr enttäuscht worden und sehr gekränkt verletzt worden. Ja. Dass du dann aber doch wieder relativ schnell Vertrauen fassen konntest zu einem Mann, wird man dann nicht unglaublich skeptisch? Doch, und ich wittert, war sehr skeptisch. Ne, man wittert hinter jeder Geste vielleicht doch eine Lüge, oder? Ja, also mein Mann, der musste am Anfang wirklich durch die Hölle gehen, um mir seine Liebe zu beweisen, aber ich habe einen sehr charakterfesten Mann und ich muss sagen, der hat das alles mit mir durchgestanden, die ganzen Gerichtsverhandlungen, alles was da kam. Was ist denn jetzt mit dem Mann geworden? Der ist inhaftiert worden. Der ist inhaftiert worden. Der muss jetzt also einige Jahre sitzen. Aber du sitzt auf den Schulden? Nein, jetzt nicht mehr. Ach, das ist jetzt vom... Jetzt nicht mehr. Also mein Mann, mein jetziger Mann, der hat sogar noch die Schulden mit abbezahlt. Na gut, ich meinte aber, ihr musstet das dann bezahlen. Wir mussten das bezahlen. Da war ich keine... habe meine Wohnung verloren, ich habe alles verloren. Es war keine Möglichkeit, irgendwie an das Geld wieder ranzukommen? Nein. Oder ich musste sogar die Entbindungskosten für unser Kind, also für die Geburt, alles selber bezahlen. Was für ein Verhältnis hast du denn heute zu dem Kind? Ich liebe meinen Sohn abgöttlich. Also da bleibt kein übler Nachgeschmack. Um Gottes Willen. Ich sage, das ist das Beste, das Allerbeste, was mir je in meinem Leben passiert. Wie alt ist der Sohn jetzt? Der ist 4 Jahre. 4 Jahre. Es wird sicher irgendwann mal sehr schwierig sein für dich, ihm zu erklären, was mit seinem Vater war. Ne? Ja, das kann man sich vorstellen. Das glaube ich auch. Mhm. Aber er sieht in meinem jetzigen Mann seinen Vater, weil er ihn ja praktisch also so kennengelernt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er ist aufopferungsvoll dem Kind gegenüber. Und dieser Mann da, das war wirklich, also das, ich wünsche es keiner Frau, dass sie diese Hölle durchlebt. Also sehr schön, dass sich das Blatt für dich wieder so gewendet hat. Ja, dass du einen tollen Mann hast und eine schöne Familie. Ja, ich habe eine sehr schöne Familie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann an dieser Stelle durch das breite Publikum deiner Sendung nur alle Frauen warnen, zu leichtgläubig zu sein. Man sollte sich auch wirklich, das hat mit Misstrauen nichts zu tun, man sollte bei solchen ständigen Geschäftsreisen und dergleichen ruhig mal hinterfragen. Immer vorsichtig sein, ne? Immer sehr, sehr vorsichtig sein. Also es hat mich um meine Wohnung, um meine Einrichtung, um vieles gebracht. Ne? Jetzt ist alles wieder gut. Jetzt ist alles wieder gut, Gott und sei Dank. So soll es auch bleiben. Ja. Tschüss, Angelika. Ich bedanke mich. Tschüss. Ciao. 1.31 Uhr und 7 Sekunden. Und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Männer sind Schweine. Traue ihnen nicht, mein Kind. Sie wollen alles eine. Weil Männer nun mal so sind. Ein Mann fühlt sich erst dann als Mann, wenn er es dir besorgen kann. Er lügt, dass sich die Balken biegen, nur um dich ins Bett zu kriegen. Dann am nächsten Morgen weiß er nicht, und ungehemmt, Gefühle sind ihm völlig fremd. Für ihn ist Liebe gleichsam ein Verlust. Mädchen, sei dir dessen stets bewusst. Das Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der 700. Ausgabe der Telefon-Talkshow Domian. Und unser Thema heute Nacht heißt Männer sind Schweine. Falls es sich noch nicht herumgesprochen hat bei euch, anlässlich der 700. Sendung haben wir ein Buch gemacht. Und wir, das sind Heller von Sinn und Jürgen Domian. Das Buch heißt Jenseits der Scham. Und es ist ein ganz langes Interview. Heller von Sinn interviewt Domian. Und in diesem Buch sind auch Geschichten dokumentiert, wörtlich dokumentiert, die hier in der Sendung erzählt wurden. Erschienen ist das Buch im VGS Verlag. Und morgen um 20 Uhr sind Heller von Sinn und ich in Köln in der Buchhandlung Gonski und werden ein wenig aus diesem Buch vortragen. Jenseits der Scham. Männer sind Schweine. Dirk ist jetzt am Telefon. 19 Jahre alt. Dirk und andere steht hier. Domian, grüß dich. Ja. Alles Gute zur 700. Sendung. Dankeschön. Was ist denn und andere? Hast du dann noch ein paar Kumpels bei dir? Ja, ich habe hier noch, hier, möchtest du mal hören? Ja. Hey! Hier ist der Mirko, der Thorsten und der Uwe noch. Also eine ganze Menge Jungs. Ja, wir sind eine Vierer-WG. Eine WG seid ihr? Genau. Ja. Seid ihr alle Schweine? Ja, also denken wir eigentlich. Wir waren es früher nicht, aber ich kann dir mal kurz erzählen, wie das gekommen ist. Ja. Und zwar, also ich war mit einer Freundin, mit der ich 3 Jahre zusammen war und auch verlobt war schon. Mhm. 3 Jahre? Du bist 19 Jahre alt. Ja, und? Da hast du mit, wann hast du dich verlobt? Mit 16,5 oder was? Ja. Ja, finde ich ungewöhnlich. Entschuldige, dass ich frage. Also. Ja, es war... Ich war mit 16 noch nicht verlobt. Auf den ersten Blick, ich habe mit 16... Ich habe mit 16 vielleicht zum ersten Mal geknutscht. Also. Egal. Also... Okay, Wir waren auf einem Schulfest, waren immer so im Sommer so ein Schulfest und da haben wir uns extern so ein Zimmerchen gemietet, um da auch richtig feiern zu können und so. Und dann habe ich ihr also auch einen Antrag gemacht und dann ist sie total ausfallend geworden. Ausfallend? Ja, hat mich auch natürlich als Schwein und so weiter beschimpft. Wie, weil du gesagt hast, ich möchte mich mit dir verloben oder was? Ja, nee, das war ich ja schon. Was für einen Antrag hast du gemacht? Ich habe das total schnell gemacht. Ich habe nach einem Monat habe ich sie dann irgendwie heiraten wollen. Weil ich dachte, ja, die erste große Liebe ist auch wirklich das, was man dann braucht im Leben. Wie, und dann hast du ihren Heiratsantrag gemacht und dann war sie sauer, oder wie? Ja, und dann hat sie mich wirklich tatsächlich mit Gegenständen aus diesem Zimmer malträtiert quasi. Mhm. Also wollten wir fast einen Stuhl quasi überziehen. Aber dennoch wart ihr 3 Jahre verlobt. Ja. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, also gut, wenn diese Frau, die wirklich mein Lebensinhalt ist, mich schon als Schwein betitelt, dann kann das nur der Lebensinhalt sein, nicht? Und dann habe ich mir gedacht, wenn es nicht auf die romantische Tour geht, dann macht man es eben als Schwein weiter. Und dann habe ich mich hier mit meinen Freunden zusammen in der WG zusammengefunden. Mhm. Und ja, jetzt machen wir eben auf die schweinische Tour. So aller Ärzte, oder wie? Nee, wahrscheinlich nicht so schlimm. Was ist denn die schweinische Tour bei euch? Erklär mir das mal. Ja, also wir gehen zum Beispiel jetzt in der Weihnachtszeit gehen wir auf den Weihnachtsmarkt und wir schauen uns irgendwelche netten Frauen aus und naja, laden die zu uns ein und... In eure WG? Genau, und machen nett Rotwein und so weiter und... Okay. Also hier ist zum Beispiel der Thorsten, der erklärt dir mal unser Spiel. Ja, bitte, Thorsten. Ja, also ich bin Thorsten. Ich habe schon gesagt, ich bin eigentlich homosexuell, aber das ist ja egal. Das ist egal, ja. Also wir machen das so, also zum Beispiel ein Freund, der macht eine Frau halt super an, ne? Auf dem Weihnachtsmarkt, zum Beispiel. Und auf dem Weihnachtsmarkt, ja. Über lass, dann wird die ein bisschen besoffen, dann kriegst du hoch, ne? Gehst du mit dir ins Zimmer, ja, und dann, ja, kommst halt mit dir ins Gespräch und so weiter, ne? Dann machst du einen Trick, ja? Ja. Freund von mir versteckt sich im Schrank. Ja. Und ich zum Beispiel nehme da von hinten, ja, so dass sie aus dem Fenster rausguckt, ja? Ja. Und dann muss halt aufhören, muss ganz heimlich gehen. Ich gehe dann weit raus, nicht? Und mein Freund übernimmt sie dann, ja? Wie übernimmt sie dann? Nee, also er... Du warst im Schrank, oder? Er kommt aus dem Schrank raus. Ja. Und... Also er fickt ihn auch von hinten, ja? Ja. Und ja. Ich gehe dann raus auf die Straße und wink ihr zu, weißt du? Nee, das verstehe ich also nicht. Nee, pass mal auf. Also ich glaube, das habt ihr euch jetzt ein bisschen ausgedacht. Nee, das ist ein altes Spiel, das kommt aus England eigentlich. Ja, verstehe ich aber nicht so richtig. Ja, das ist ganz einfach. Also ich schlepp die Frau ab, ja? Ja, aber du bist schwul. Ja, aber das ist wurscht. Mhm. Weil mich turnt es einfach wahnsinnig an. Okay, jetzt mal in sauberer Version. Lass mal die ganzen Hardcore-Ausdrücke raus. Ja. Du schleppst eine Frau, versuchst eine Frau abzuschleppen in eure Wohnung. Ja. So, und was passiert dann? In ein Zimmer? In dein Zimmer? In mein Zimmer. Und dann ist jemand schon im Schrank, oder wie? Ja. Das ist ein Spiel. Ja, ist jemand im Schrank. So, und dann kommt es zum Sex mit der Frau. Ja, dann kommt es zum Sex. Du zum Beispiel auch. Ja, ich ja. Ja. Also das ist ja wohl, also ich schaffe es dann schon mit Gedanken irgendwie, dass ich ist ja auch okay. So, und während du Sex mit der Frau hast, obwohl du... Von hinten, sie guckt raus. Ja. Und da ist jemand im Schrank und der übernimmt Eis, verstehe ich das. Und der, genau. Klingt aber wirklich wie so eine richtig schöne, so eine Uralt-Story, ne? Ja gut, das ist eine Uralt-Story, aber die macht dann einfach Spaß. Welche Frauen, und da findet ihr Frauen, die das, wo das funktioniert, die das mitmachen? Ja, natürlich, weil ich einfach auch sehr gut aussehe. Naja, habe ich mir schon gedacht, so wie du redest. Ja gut, also meine Stimme ist... Gut, sie ist tief, aber wahrscheinlich so wahnsinnig sexy. Wie oft passiert das denn? Ich glaube, das passiert nicht oft, Jungs. Nö, Weihnachtsmarkt ist ja auch nicht oft. Ja, also einmal im Jahr eine Frau. Ja, also bei mir ist es nicht so oft, das ist ganz klar, weil ich auch nicht so eine Riesenlust verspüre. Ja, du kannst es doch mit Männern auch machen. Ja klar, das mache ich ja. Machst du auch, ja. Also ich meine, ich komme aus Berlin, kennst du den Kit Kat Club zum Beispiel? Ja klar, kenne ich. Mhm. Ja, siehst du, und da, also schon mal ganz. Also ich mag schon, dass du so aus der versauten Ecke kommst. Ja, ne, was heißt versaute Ecke? Ich meine, naja gut, ich habe ja gesagt, Männer sind Schweine. Also, ob es nur stimmt oder ob es nicht stimmt, allein die Fantasie zu haben, bestätigt schon, dass diese WG eine schweinische WG ist. Ja, das ist richtig. Ne? Ihr Lieben, tschüss zusammen. Okay, ja, tschüss. Ja, ja, ja. Daniel, 20 Jahre. Ja. Hi. Hallo. Ja, du auch? Ja, ich wollte auch mal gratulieren zu deiner 700. Sendung. Danke. Du hast auch heute Abend Harald Schmidt geguckt? Ja. Ehrlich? Ja. Das ist ja wirklich erstaunlich. Das ist wirklich erstaunlich. Mhm. Cross-Promotion können wir eigentlich ständig machen. Ja, das kommt da nicht so oft vor. Daniel, du bist auch ein Schwein? Ja, also ich würde das mal sagen. Auf einer bestimmten Ebene auf jeden Fall. Ja, welche Ebene ist das? Also, ja, auf der sexuellen. Inwiefern? Also ich habe seit Juni keine feste Freundin mehr und ich habe im Sommer schon, also ich bin bisexuell und ich habe im Sommer halt schon sexuellen Kontakt mit Männern und Frauen und durcheinander gehabt und habe zwei gerade zwei Freundinnen, die voneinander wissen und mit denen ich regelmäßig Sex praktiziere. Haut mich noch nicht so um. Also die wissen sogar voneinander, das heißt, du bist so ehrlich und sagst denen das. Dann ist das doch eigentlich völlig im grünen Bereich, oder? Nein, aber ich fühle mich selber dabei nicht wohl. Und die beiden, also eine von der weiß ich jedenfalls, dass sie sich eigentlich nach einer richtigen Beziehung sehen. Mhm, mit dir. Die auch anstrebt. Nein, mhm. Nicht mit mir. Mhm. Überhaupt. Sie möchte eine feste Beziehung, weiß, dass es mit mir nicht funktionieren ja. kann. Und ich halte sie aber immer wieder zurück durch. Ach so. Was alle möglichen. Warum hältst du sie denn immer wieder zurück? Was liegt dir denn so sehr an der Beziehung? Oder es scheint ja offensichtlich ja nur eine Sexbeziehung zu sein. Ja, ist es eigentlich auch nur noch. Mhm. Also ist es auch nur. Also das schlechte Gewissen resultiert daraus, deshalb denkst du, dass du ein Schwein bist, weil du sie immer wieder zu dir an dich ranziehst. Ja. Ja. Und die andere, was mit der, die will, oder was? Ja, da weiß ich noch weniger Bescheid, wie weit ich da mich eigentlich auch selber verkaufe oder so. Ich weiß es nicht. Was heißt selber verkaufe? Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich Sex als eine Gegenleistung gebe dafür, dass ich etwas bekomme oder etwas nutzen kann. Zum Beispiel ein Fahrzeug oder alles Mögliche. Ach so, dass es also ein Geschäft ist da zwischen euch. Ja, ich weiß es nicht. Es wurde nie ausgesprochen. Aber da das ja auch so in der Gegenseitigkeit da in dem Fall irgendwie beruht, passt das nicht mit dem Schweinsein bei dir, finde ich. Ja, ich finde, das Schwein ist ja in mir selber drin für dieses Leben. Was wäre denn für dich ein unschweinisches Leben? Was findest du denn? Ja, ich liebe das schon, so eine Beziehung führen und einen bestimmten Alltag und einen Rhythmus im Leben finden. Ich habe überhaupt keinen Rhythmus. Also. Ich habe keinen Rhythmus. Also es sollte mehr klar. Mir regiert das Chaos. Es sollte mehr Klarheit in dein Leben kommen. Ja. Entweder mit einem Mann oder mit einer Frau. Da bist du ganz offen. Ja, im Gegensatz zu dir bin ich so 70-30. Aber andersrum. Hetero. Ah ja, das ist der, ja. Und weiß ich nicht, ich bin da eigentlich erst reingeraten aus Neugier überhaupt in die Homosexualität. Du bist ja erst 20, da war das bei mir noch völlig anders, also, da war das 90 also hetero. Also ich habe angefangen mit dem Christopher Street Day in Bielefeld. Und den gibt's in Bielefeld da auch. Da richtig. Ja, das geht richtig zur Sache bei uns. Ja, komm erstmal nach Köln, dann bist du wahrscheinlich da 80. Da war ich schon gut. Gewesen. Warst du schon gewesen, naja. Also ein bisschen schweinisch bist du drauf, finde ich. Da haben wir schon krasse Sachen gerade gehört. Ja. Du kannst dich da noch ein bisschen entwickeln, glaube ich. Dazu kommt noch das größte Problem, dass eigentlich auch das Chaos, was überhaupt so in meiner Situation, in der ich gerade stecke, noch eine Rolle spielt. Ja, das können wir natürlich jetzt nicht aufdröseln, weil das nicht zum Thema passt. Ja. Aber ich danke dir für deinen Anruf. Und du lebst in Bielefeld? Ja. Dann sage ich ganz einfach schöne Grüße nach Bielefeld. Ja, ich danke dir. Tschüss, Daniel. Ciao. Ciao. Wen haben wir denn jetzt? Die Katja, 21. Hallo? Ja, Katja. Ja, hallo. Schön, ich habe dich eben gerade irgendwie überhaupt nicht verstanden. Aber du verstehst mich jetzt fabelhaft. Ja, jetzt ja. Ja. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zur 700. Sendung. Danke sehr. Ich habe dich, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich den Fernseher durchgeschaltet, auch bei Harald Schmidt. ja, also mein Thema ist dieses Lied von den Ärzten, es passt total. Passt total, du hast entsprechende Erfahrungen gemacht. Absolut. Ehrlich? Also oft? Also mein Problem ist, dass ich ständig an Männer gerate, die schon vergeben sind. Mhm. Und die dann aber immer nur das eine eben von mir wollen. Sex. Ja. Mhm. Irgendwo. Wie ständig gerätst du an solche Männer? In ja, deinem ständig. Zarten, schönen Alter von 21 Jahren? Ja. Gab es noch keine gute, etwas längere Beziehung mit einem auch 21-Jährigen, der sich nur auf dich konzentriert hat? Nee, also doch. Also ich habe meinen ersten Freund mit 17 kennengelernt. Mhm. Und die Beziehung ging so gut über ein Jahr. Mhm. Und das war auch alles okay und war auch schön bis... also ich habe einfach irgendwann das Gefühl gehabt, der war einfach noch nicht reif für eine richtige Beziehung. Mhm. Und er hat sich dann von mir getrennt, weil er gesagt hat, er liebt mich nicht mehr. Und auch ich habe dann hinterher rausgekriegt bei der Hochzeit seines Bruders, dass er eine neue hatte. Mhm. Und naja, gut. Das war die erste Enttäuschung. Das, ja, auf jeden so, Fall. An was, die Männer, an die du dann danach geraten bist, sag doch mal so ein Beispiel. Wie. Also das krasseste Beispiel, denke ich, war, dass ich dann an jemanden geraten bin, der wesentlich älter war als ich. Nämlich, wie viel älter? Moment, 23 Jahre. 23 Jahre älter als du? Mhm. Mhm. Ich glaube, ich war damals 19. Mhm. Damals, auch lustig, also so lange ist eigentlich noch gar ja. nicht her. Und er war, wie gesagt, 23 Jahre älter als ich, verheiratet, Kinder mhm. und so weiter und so fort. Hat mir eben vorgegaukelt, dass er mich lieben würde mhm. und so weiter. Hat er dir denn gesagt, dass er verheiratet ist, dass er Kinder hat? Ich wusste das alles, ja. Das wusstest du von Anfang an, ja. Und er hat dich wahrscheinlich nur als Betthäschen benutzt. Kann man so krass sagen? Nee, eigentlich bei dem gerade so in dem Sinne nicht. Also er hat mir immer gesagt, er würde sich trennen und er würde mich lieben, aber das ist alles nicht so einfach, sich zu trennen. Und wie lange hat er dich hingehalten? Über ein halbes Jahr. Und wie ist es dann auseinandergegangen? Ja, wir haben uns dann 6 Wochen nicht gesehen, weil wir beide in Urlaub gefahren sind. Und er hat danach nicht mehr mit mir gesprochen, kein einziges Wort. Und vorher hat er dir die große Liebe vorgegaukelt. Ja. Und auch eine Zukunft, eine gemeinsame Zukunft versprochen. Auf jeden Fall, so. Ja. Ach, Katja, ich glaube, du hast nur Pech gehabt. Ja, aber es ist auch so, dass das eben, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, den ich unglaublich interessant oder den ich leicht interessant finden könnte, weil ich bin wirklich vorsichtig geworden, sag ich mal, dass ich einfach sage, okay, ich versuch's und ich meine, manchmal ist es auch so, dass ich, okay, da sage ich einfach, ich habe einfach Bock auf Sex. Ja, das ist ja okay. So sind Frauen ja auch drauf, wie Männer auch drauf sind. Also, ne, und ja, das nutze ich dann natürlich auch. Aber dann, wenn man dann so denkt, der könnte eigentlich was sein und so, und es passiert auch nicht sofort am ersten Tag unbedingt. Ich glaube, dass man auch aus solchen sehr enttäuschenden Vorfällen nicht zu schlecht lernen darf. In dem Sinne nämlich, dass man sich dann die gesamte Zukunft verbaut, indem man nur noch skeptisch ist und dadurch sich alles kaputt macht. Eine gesunde Portion Skepsis ist natürlich angebracht. Aber ja, man muss auch die guten Leute an sich rankommen lassen können. Ne? Das ist ja wichtig. Ja, aber ich habe irgendwie auch so, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, irgendwie, ich habe immer sofort so eine Blockade, dass ich dann eine Beziehung mit dem, nee, irgendwie. Obwohl ich mir unglaublich gerne eine Beziehung wünsche. Beschnüffel ihn mal erst eine ganze Weile. Also diese normalen Probleme, dass man sich streitet, wer den Abwasch macht oder irgendwas, das wünsche ich mir manchmal richtig. Ne? Katja, ich wünsche dir so einen tollen Mann, dass du da auch ein bisschen wieder richtig glücklich werden kannst und zum Zuge kommst. Ich wollte noch eins sagen. Ja. Männer sind zwar viel, also es gibt viele Schweine, aber ich habe auch unglaublich viele gute Freunde, die Männer sind und die ganz, ganz toll sind. Und dann wollte ich noch sagen, Frauen können auch unglaubliche Zicken sein. Ich sag's dir. Wir haben nämlich nächstes Jahr das Thema Ich hasse Frauen. Was meinst du, was wir dazu hören kriegen hier? Von der anderen Seite wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Tschüss, Katja, alles Gute. Ja, alles Gute. Danke, tschüss. Nach Katja kommt jetzt Katrin. Ne? Katrin, 20 Jahre alt. Ja. Ja. Hallo. Hallo, Katrin. Ja, erstmal auch. Alles Gute zu deiner 700. Sendung. Dankeschön. Ich habe dich auch bei Harald gesehen. War sehr geil. Das ist jetzt der absolute Running Gag. Wie findest du denn Harald Schmidt? Wie ich ihn finde? Ja. Oh, er ist so schön böse. Schmidt also, ich mag ihn voll gern. Schmidt ist grandios. Ne? Ich habe es heute auch nochmal so gedacht, wenn man ihn so ganz nah erlebt. Er ist wirklich der Gottvater der Entertainer in Deutschland. Er ist wirklich der Hammer. Er ist super geil, echt. Ja. So, jetzt reden wir nicht über Harald Schmidt weiter, sondern alles über klar. Die süße, nette Katrin, die hoffentlich nicht zu schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht hat. Oder? Also, ich wollte auch sagen, Männer sind Schweine. Mann. So ein zartes Mädchen wie du kommt zu so einer sehr heftigen Aussage. Warum? Ja, und zwar habe ich festgestellt, dass Männer irgendwie immer nur auf das eine aus sind, ja? Es gibt so viele Männer, die wollen sich so gerne lange unterhalten und über die Vergangenheit sprechen und romantische Gedichte lesen mit den Mädchen. Aber an die bin ich noch nicht geraten. Was will Katrin denn am liebsten? Also ich verliebe mich immer in die Falschen. Ja. Und zwar, also sind schon richtig nette Typen dabei, aber sie haben dann meistens eine Freundin und die Freundin ist voll die Zicke. Mhm. Also ich weiß auch nicht, was sie an ihr finden, echt. Und wo du doch so nett bist, ne? Genau, also Hast du denn schon mal eine gute Beziehung gehabt, für eine Weile zumindest? Nein. Nein, noch nicht. Also, aber du hattest schon mal einen Freund. Ja, also immer so, ja, so kurze Sachen. Hattest du denn, und gab es denn auch schon Sex mit Männern oder möchtest du das noch nicht so gerne? Nein, also ich habe noch nie mit einem Mann oder Jungen geschlafen. Ja, und das, nein, weil ich auf den richtigen warte. Ja, ist das bei dir auch so eine Romantik, dass du denkst, also wenn, dann schlafe ich mit dem, den ich wirklich liebe und mit dem ich vielleicht auch länger zusammen sein möchte. Ja, so ist es. Aber du wartest nicht auf die Heirat, ne? Nein, darauf warte ich nicht. Und zwar war ich also einmal sehr verliebt in jemanden. Also den habe ich von Herzen geliebt, wirklich. Aber, und er hat auch gesagt, du bist nett, du bist hübsch, man kann sich toll mit dir unterhalten. Und ich so, ja, warum willst du denn nichts von mir? Mhm. Und dann hat er mit so einer Zicke was angefangen. Katja, was machen wir mit dir? Also, die Männer müssen vorsichtig mit dir umgehen. Ne? Die dürfen auch keine Freundinnen haben, klar, logisch. Und die müssen auch ein bisschen Geduld haben. Ne? Die wollen, können nicht mit dir gleich in die Kiste gehen. Ja. Ne? Das ist Voraussetzung. Es sollte schon Sympathie und Vertrauen natürlich da sein, bevor irgendwas passiert. Ja, aber ich möchte dich sehr ermutigen, Katrin, dass ich vermute mal so in den nächsten anderthalb bis ein Dreiviertel Jahren wird da schon jemand kommen. Ja, ich denke auch. Ich meine, ich kenne auch sehr viele, also total nette Typen. Ja, was machst aber du? Bist du Schülerin, Studentin, arbeitest du? Ich studiere du? Was, in Hannover. Was studierst du? Germanistik und Anglistik. Germanistik, das habe ich auch mal studiert. Ja, da gibt es doch sehr viele, so auch eher weichere Männer, die Germanistik studieren, die du da vielleicht auch ein bisschen an dich rankommen lassen kannst. Ja, du hast recht. Mach doch mal einen romantischen Gedichteabend oder so etwas. Initiiere das doch mal. Okay, ja, im Moment bin ich gerade in einen verliebt. Der heißt Christian. Nein. Und der ist der Hammer. Christian heißt er? Ja, weiß er schon von seinem Glück? Ich weiß nicht. Ich glaube, er merkt es so ein bisschen. Und vor zwei Wochen erfahre ich, dass er eine Freundin hat. Katrin, immer ins Fettnäpfchen. Ja, wirklich. Dennoch bleibt. Ich habe schon überlegt, ja. Ich habe schon überlegt, ob ich irgendwas machen kann. Ich meine, eine Freundin ist zwar ein Grund, aber kein Hindernis. Ist es ein Kommilitone von dir? Ja. Ja. Ja, dann würde ich mich erstmal ein bisschen mit ihm annähern und mal gucken, ob du ihm auch gefällst. Sonst hätte es ja gar keinen Sinn, da irgendwie noch große Aktionen zu starten. Ja. Wenn du ihm gefällst, dann muss man mal gucken, wie sich das alles so entwickelt. Okay. Ich will jetzt hier nicht den Ehebruch in Anführungszeichen predigen, aber wo die Bibel dann halt hinfällt, da hat sie recht. Ne? So ja, sagen wir mal. Ja. Meine liebe Katrin, ja, die Germanistikstudentin. Ja. Ich wünsche dir viel Glück mit den Männern. Danke. Ne? So entlasse ich dich jetzt. Also sind nicht alle Schweine. Nein, natürlich nicht. Tschüss, Katrin. Ja, schönen Abend noch. Tschüss. Tschüssi. Wie putzig sie das sagt. Ne? Einen schönen Abend noch. Chris, 26. Grüß dich, Domian. Ja. Ich breche jetzt natürlich auch nicht mit der Tradition und wünsche dir auch eine schöne gratuliere dir zu deiner Sendung. Das ist sehr lieb von dir. Und auch dich, auch ich habe das natürlich noch falsch mitgesehen. Fand dein Aussehen große Klasse. Danke. Hätte ja keiner ahnen können, dass du ohne Kopfhörer so gut aussiehst, Mensch. Vielen Dank. Man sieht dich ja sonst immer nur so. Chris, ich bin gerne Schwein. Was? Ich bin gerne Schwein. Du bist gerne Schwein. Ich komme ein bisschen banal vor. Irgendwie haben wir nur Charakterschweine bislang gehabt. Hm? Und ich bin Hygieneschwein. Du putzt dich nicht, wollte ich schon sagen. Du wäschst dich nicht, oder was? Natürlich wasche ich mich, aber... Einmal im Monat? Nein, komm. Ich weiß nicht, gehört zu der Sorte Mensch, die das absolut nicht schlimm finden, wenn man mal 3 Tage nicht duscht. Ja. Und, aber dann stinkst du doch. Nein, das ist ja eben das Phänomen, ich stinke nicht. Ach du, ja, es gibt Menschen, wirklich, es gibt Menschen, die haben kaum Körpergeruch. Ja, das ist bei mir auch so, das ist ganz seltsam. Ich bin nun auch schon seit 6 Jahren glücklich mit einer Freundin zusammen, die das größtenteils auch toleriert. Mhm. Also es ist ja nun wirklich nicht so, dass ich nur alle 3 Tage dusche, sondern es ist halt... Es ist einfach mal so, wenn man nichts vorhat, meinetwegen das Wochenende oder so, dann muss man halt nicht unbedingt duschen. Aber ich hoffe, dass du dir zum Beispiel die Zähne putzt zwischendurch mal. Oder auch nicht? Doch auch. Das tue ich. Das tust du, ja. Ja. Mhm. Ab dem wievielten Tag stinkst du denn? Das muss bei dir irgendwann auch mal einsetzen. Schwer zu sagen, ich glaube, so weit habe ich es noch nicht ausgereizt. Machst du das einfach nur so aus Nachlässigkeit oder... Ja, also es ist nicht aus Überzeugung. Ich bin jetzt also keiner, der sagt so, oder Wasser sparen oder irgend so ein Quatsch. Das ist halt ich hatte mal einen Gesprächspartner, der auch so drauf war, aber da war das ein bisschen anders. Den wiederum, turnte das quasi selbst? Nee, so weit ist es bei dir nicht. Das ist bei mir einfach nur laissez-faire, hätte ich fast gesagt. Und die Freundin findet das auch okay? Ja, in gewissen Situationen nervt es dann halt schon, nervt sie es dann. Mhm. Gerade wenn's erotisch werden soll. Also an den entsprechenden Regionen riecht es dann doch ein bisschen. Ja, klar. Ja, das denke ich schon. Ja, ja. Also ich komme da nicht so richtig mit der Nase runter. aber dann kommt dann schon mal so ein Wink, so, hallo, könnten wir nicht mal eben vorher duschen? Und, kann ich ja durchaus auch verstehen. Es gibt sicherlich aber auch Situationen, bin ich der Meinung, wo man so richtig gerade so super heiß ist. Ja. Und dann finde ich das so ein bisschen störend. Ja, das ist völlig abtörend. Da muss man, das muss man irgendwie vorher gemacht haben, wenn man dann. Doch, meiner Meinung nach. Ja. Großartig. Ja. Nee, das haben wir gerade auch schon mal gehört. Also wenn es dann in der sexuellen Situation erstmal besprochen wird, wir sollten vielleicht mal erst mal, oder man duscht zusammen. Ja, oder klar, das ist natürlich. Oder badet wunderbar zusammen. Wir sind nun beide nicht mit so großen Duschen gesegnet, von daher. Ja. Also ein bekennendes Schwein, Chris, der sich gerne mal 3-4 Tage nicht wäscht oder duscht. Auf jeden Fall. Ja. War das immer schon so eigentlich oder kommt es jetzt im hohen Alter von 26 erst bei dir? Ein hohes Alter? Niedlich. Ich glaube, das ist schon immer so gewesen. Ja. Also es ist dann auch, weißt du, wenn ich dann weg muss oder los will, rausgehe oder so, dann sehe ich schon zu, dass ich anständig ausgehe. Hat dich denn jemand mal angesprochen, irgendwie draußen? Nee, das nicht. Nee. Ja. Also ich bin nicht der klassische ungepflegte Typ, würde ich nicht sagen. Ja, ja. Aber es ist halt einfach so, wenn ich nichts vorhab, es ist wirklich ein Phänomen. Alleine sein kann. Dann machst du es nicht. Es ist wirklich ein Phänomen. Es gibt ja Menschen, die nach 3-4 Stunden schon transpirieren und Dünste von sich geben. Ja, ich bin auch kein trockener Mensch. Also ich schwitze auch. Mhm. Aber das riecht bei mir halt nicht. Was machen denn die Füße? Sind die Füße auch geruchlos bei dir? Fast. Das ist sehr sympathisch. Ich finde es sehr sympathisch. Ich finde es ganz schlimm, wenn jemand Schweißfüße hat. Ja, das ist nicht schön. Ganz schlimm finde ich das. Also ich kann es auch teilweise nicht verstehen. Gerade heutzutage, ich meine, es gibt nur wirklich Sachen, die man dagegen tun kann, mit wenig Aufwand. Mhm. Wenn man dann tagtäglich mit jemandem begegnet, der stinkt, das ist einfach, weiß ich nicht. Also, lieber Chris, übertreib's mal nicht, ne? Also na, bei 3 Tagen langt's dann auch. Ja, klar, das muss immer alles im Rahmen bleiben, das Recht. Ich bedanke mich für den Anruf. Domian, auf die nächsten 700. Ja, tschüss, Chris. Jetzt lese ich ja auch etwas, was mich wieder ein bisschen umhaut. Ihr wisst ja, dass ich hier nur immer Name und Alter lese auf meinem mittlerweile schon berühmten Computerbildschirm. Da steht Marcel, ist ja ein relativ moderner Name, junger Name. Marcel, 78 Jahre. Stimmt das? Nein, mein Lieber, bitte nicht so verbindlich. Herr Jürgens oder Herr Domingo oder wie immer Sie auch heißen mögen. Sie wissen wohl nicht, mit wem Sie es hier zu tun haben. Ja, ich ahne es jetzt schon. Herr Reichwanitzki. Ja, Herr Domingo. Es ist wunderschön, dass Sie anrufen. Vor allen Dingen. 100 Jahren. Ja, vor allen Dingen. Einfallsdomina, wissen Sie, ist es einfach höchste Zeit, einmal etwas Kritisches anzumerken. Ja, bitte. Sie wissen, kein Moderator ist heute noch in der Lage, eine Sendung, sagen wir, mehr als ein-, zweimal im Jahr anständig zu moderieren. Ja. Ich selbst mache das ja nur 5-6 Mal im Jahr. Sie aber, Herr Domino, Sie haben es fertiggebracht, diese Sendung in 3,5 Jahren ganze 700 Mal zu präsentieren. Das stimmt. Ich persönlich, Nacht für Nacht, von 1-2, live in Radio und TV. Ich finde das skandalös. Begründung. Erstens ist diese nachtschlafende Zeit sehr gesundheitsschädlich. Für Sie, für Ihre Mitarbeiter. Allerdings, und natürlich auch für uns Hörer von 1 Live und die Zuschauer des WDR Fernsehens. Zweitens, Herr Domian, und das ist das Wichtigste, wissen Sie eigentlich, wie viele Anrufer Sie in 700 Ausgaben Ihrer tumultartigen Sendung bereits ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt haben? Es waren mehr als 7000 Leute. Ja, das weiß ich, das alles weiß ich. Kleine Prominente für eine Nacht. Ja, für ein paar Minuten. Ja, aber auch wenn der Kollege Hans-Dieter Hüsch einmal gesagt hat, die Tatsache, dass Ihre Sendung keine Tabus kenne, mache Sie zu einer zutiefst humanen Sendung. Hat er mal gesagt, hat mich sehr gefreut damit. Sie zu zutiefst inhuman. Und wissen Sie auch warum? Nein, weiß ich nicht, warum? Ich will es Ihnen sagen. Ja, bitte. Alle Menschen, Schüler, Straßenbahnfahrer und Sekretärinnen, ja sogar Huren, Homos und Heteros auf ein und dieselbe Stufe zu stellen, dieses Tabu hätten sie nicht brechen dürfen. Warum nicht? Weshalb? Ja. Ganz einfach. Echte Prominente, Herr Dominant, Kultfiguren wie ich und Sie, werden so ja plötzlich zu Menschen wie Sie und ich. Das kann ich nicht gut heißen. So, ich glaube, Ihr Team hat da etwas für Sie vorbereitet. Mein Sie Team? Sie bekommen da wohl jetzt einen Käsekuchen. Sie lieben Käsekuchen. Ich kriege einen Käsekuchen. Tom Bildhauer, ein ganz enger Mitarbeiter, kommt rein mit einem... Was ist denn das für ein stabiliger Kuchen? Das ist ja fast wie bei Hella von Sinnen in der Tochtenshow. Ich krieg's aber nicht ins Gesicht. Nein, aber es ist eine kleine Gemeinheit. Ihr seid wunderbar. Wer hat den gebacken? Gekauft. Ich liebe Käsekuchen, das wisst ihr. Ja. Ja. Ich hoffe, dass er ohne Rosinen ist. Er ist leider mit Rosinen. Ja. Und ich hoffe, dass er ohne Zitronenaroma ist. Das weiß ich nicht, ich habe noch nicht probiert. Den essen wir gleich. Natürlich. Ihr müsst mir helfen. Natürlich. Was ist denn da drauf? Eine 700? Ja. Ach, ihr seid wunderbar. Er sieht so schön glitschig und fast schon ein bisschen wie Hackfleisch. super. Ja, vielen Dank. Du, halt ihn mal eben. Wie viel Zeit haben wir noch? Ihr Lieben, ich danke euch sehr herzlich fürs Mitmachen, fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Das war die 700. Sendung. Schmeckt's? Die 700. Sendung Domian, Männer sind Schweine. Morgen sind wir auch wieder da mit einer ganz normalen Telefon-Talkshow. Gibt es dann ja auch mal wieder. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr WDR Fernsehen, dann eine offene Show. Und das heißt, ihr könnt dann zu jedem Thema anrufen, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Schöne Nacht und wir hauen uns jetzt diesen Käsekuchen rein. Tschüss zusammen.